Vorstadt, Feierabend, dick von Fliederduft. Abendglocken schwingen vogelfrei. Mauersegler schreien, zersicheln diese Luft. Küster kichern in der Sakristei. Süßer Wind weht lind und lau vom Ehrenfriedhof ein. Rasenmäher metzeln, Nachbarscherze kurz und klein. Lustig flackert's Licht, im Schlachthaus auf die Kälber schreien. Kinder lachen frank und frei Jehovas Zeugen aus. Komm, wir gehen ins Haus. Fensterläden, bring mir das MG, zapf ein Kännchen Schnaps vom Fass. Schlaf bei unseren Kindern, küss mich und dann geh. Halt, verbrenn noch den Familienpass. Euch, sie singen Lieder, Gläser klingen, siehst du was? Öffnet man die Kragen, ballt man schon die Hand ums Glas. Nein, dies Lachen kenn ich, alles ist noch halber Spaß. Ich entsichere erst, wenn man im Chor und Marschtakt lacht. Wann beginnt die Nacht? Braver Bass und Orgel, schummrig schwimmt der Tag. Küster kneten, strampeln, keuchen schwer. Papas Lied lullt ein beim Ledernackenschlag. Orgel überzeugen mich nicht mehr. Nein, ich halt sie noch im Fadenkreuz die Wohnungstür. Diesmal Lodenröcke, dieses Mal, da lauern wir. Wir sind diesmal Jäger, in die Falle tappt jetzt ihr. Ich blas euch Halali, kommt, ist Feierabendzeit und ich bin bereit. Vorstadt, Feierabend, Fliederduft verweht. Abendglocken schwingen leise aus. Mauersegler ruhen, die Sicheln abgedreht. Küster hinken hungrig nach Haus. Kühler Nachtwind bläst vom Fluss herauf und Tauben gurren. Frauen kichern kauen, die Lippen ihrer Männer knurren. Greise lecken sich, die Finger und die Kater schnurren. Langsam weicht der Krampf im Bauch, löst sich die Hand vom Stahl. Bis zum nächsten Mal.